Hallo Chris. Hallo Ricky. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Das schneide ich ja nachher raus, aber ja, mach weiter, komm, gib Gas. Jetzt muss er auch delivern, ne? Komm, hopp. Ich schneide das nachher weg, den Anfang. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Aber wir sind ja jetzt schon. Ich hab Namen gesagt. Ja, aber du musst den Namen, der hat ja auch eine gewisse Bringschuld, der Name. Aber sei es drum. Chris, wir sind jetzt schon mittlerweile der, ich würde mal sagen, in UFC Fighter und Bürokreisen der bekannteste deutsche MMA-Podcast, den es überhaupt gibt. Ja. Und das mit nur zwei Folgen, davon eine, die gar nicht richtig zählt, nämlich die nullte, und noch nicht mal einem iTunes-Feed. Haben wir noch gar keinen? Ja, ich habe eingereicht, aber UFC Radio wurde ja schneller beendet, als man UFC Radio sagen konnte. Mhm. Nochmal vielen Dank an den Kollegen von Sufa, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass UFC ein Markenname ist. Hätte man auch selber drauf kommen können. Ja, Rick Story hat erwartungsgemäß uns entfollowed. Klar, er durfte nicht in den ersten beiden Sendungen dabei sein. Ja. Und ich finde, da sollte man jetzt auch nicht allzu viel Anspruch haben an den guten Rick Story. Er ist halt einfach leicht verletzbar. Das ist fast schon ein Sensibelchen, muss Pussy, man sagen. Genau, eine Pussy. Er ist eine richtige Pussy. Also wenn ich den nochmal treffe hier in Grevenbroich. Ach nee, Quatsch, du bist ja aus Langenhagen. Dann musst du den nochmal mir zur Brust nehmen und mal richtig. Aber es gibt immer wieder einen neuen Rick Story und unser neuer Rick Story ist Tim Boach. Ja. Ja, ist unser neuer UFC-Fighter, der direkt sich gedacht hat, MMA Radio, das klingt danach, dass mich mal irgendjemand zu irgendwas befragen könnte, follow ich. Ja. Hat er gemacht. Deswegen auch ihn begrüßen wir jetzt unter unseren Followern. Und begrüßen hier sowieso jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen, genau. Wir haben ja mehr Follower als Hörer. Das ist das Tolle bei uns an der Sendung. Das stimmt. Und dabei haben wir noch gar keine Follower. 15 haben wir schon bei Twitter. Wie, echt jetzt? Mhm. Wir sind sozusagen jetzt mittlerweile im MMA-Mainstream in Deutschland angekommen. Ja, absolut über Mainstream schon. Langsam jetzt haut's ab. Ja, also natürlich ist alles noch so ein bisschen in der Entwicklung. Es gibt eine Facebook-Seite. Gut, ich würde mal sagen, noch kriegt er einen Sitzplatz. Also schaut mal vorbei. Am leichtesten findet ihr das alles über mmaradio.wordpress.com. Wir mussten uns ja umbenennen. UFC Radio hat den offiziellen nicht so gefallen. Die haben schon ihre Anwälte losgeschickt und wollten uns hops nehmen. Und dann habe ich eine nette Mail bekommen von einem Kollegen, der hier in Deutschland für Sufa arbeitet, der gemeint hat, Leute, ich zähle bis drei und dann heißt ihr nicht mehr UFC Radio. Und dann habe ich mir gedacht, ja, hat er recht. Und habe das geändert. Außerdem habe ich auf der Seite, ich habe mir überlegt, was interessiert mich besonders an der UFC, und das sind die Rankings, deswegen habe ich das mal auf der Seite bei uns da reingemacht. Wenn jemand die Rankings, die immer montags aktualisiert werden, wenn ihr die ganz aktuell mitverfolgen wollt, dann empfehle ich euch auch MMA Radio. Das bringt mich ja, wir hätten es doch anders nennen sollen, Chris. Warum? Habe ich ein Problem damit, das ist immer schnell auszusprechen. Ja gut, ich sehe jetzt noch nicht ganz so die großen Probleme mit dem Namen rein phonetisch, aber ja, naja. MMA Radio. Kommst ja auch aus Niedersachsen. Ja. Auf jeden Fall gibt es da ein Ranking, das ich immer Montag Nacht oder Dienstag früh aktualisiere. Das habe ich mal etabliert bei uns auf der Seite. Und für alle UFC-Novizen, und für die machen wir ja eigentlich diesen Podcast. Für mich? Speziell? Nee, ich würde dich schon für deutsche Verhältnisse als Fortgeschrittenen eigentlich bezeichnen wollen. Darf ich kurz einen Rant machen? Naja, es kommt drauf an. Gegen wen? Gegen die UFC. Na dann. Ich wollte mir heute schnuckeligerweise schön die Prelims zu Ende angucken, weil ich gestern von dem ersten Fight so unglaublich gehuckt war und jetzt sind sie weg. von der Page. Ich bin ab, ist weg. Tja. Von der Page. Man könnte auch meinen, du hättest jetzt fast 3 Tage Zeit gehabt. Ja, man könnte aber auch meinen, dass es einfach verdammt nochmal einen Monat drauf lassen. Ich schau mal gerade nach, ob das stimmt, was du hier verzapfst. Also bei mir sind sie noch da. Zum Gucken richtig. Also wenn ich auf Play klicke, kommt schwarz. Ja, das kommt bei mir auch. Mhm. Ja, dann guckst du einfach morgen nochmal hin. Vielleicht geht es morgen dann wieder. Du darfst dich da auch nicht selber immer so, so hängen lassen. Da musst du natürlich sofort ran. Wenn die Prelims online sind, da musst du sofort ran und die dir reinziehen, denn die waren großartig. Die waren großartig. Aber wenn du Glück hast, dann wirst du auf unserer kleinen, schnuckligen WordPress-Seite bald vielleicht einen der Prelim-Fights als Free-UFC-Fights dir angucken können. Denn das habe ich mir auch gedacht. Für alle, die vielleicht mal so reinschnuppern wollen in diese UFC-Welt, in diese MMA-Welt, habe ich mal geguckt, was es so für Free-Fights gibt auf dem UFC-Channel, auf dem offiziellen, und habe mich dann entschieden, Benson Henderson gegen Frankie Edgar und Anderson Silva gegen Dan Henderson online zu stellen. Und das kann man sich dann auch da angucken. So, oder einfach nur, wenn man nochmal Bock hat, die Kämpfe zu sehen, kann man sich natürlich das Ganze auch reinziehen. Aber ansonsten, für Leute, die jetzt überhaupt nichts mit der UFC anfangen können, können sich da mal eine Stunde lang 2 Kämpfe angucken. Das war doch eine wahnsinnig gute Idee, Chris. Absolut, absolut. Ich bin gerade auf unserer unglaublich spektakulären UFC-Ranking-Page. Nach den ganzen GIF-Animationen und 3D-Pop-Ups, die da aufgesprungen sind und Explosionen und eingesprochenen Voice-Overs von Michael Barber. Wenn man übrigens mit dem Mauszeiger drüber hovert, ja, und man hat eine 3D-Brille, dann passiert nichts. Muss mal ausprobieren. Okay, mache ich das mal. Und da habe ich gerade mal geguckt, was ist denn mit meinem Alistair Overeem? Für den lief es ja ein bisschen suboptimal jetzt bei UFC Fight Night 26 / oder vielleicht doch ist es die erste, weil wir machen einen Neustart bei Fox Sports One. Der ist schon um 2 Plätze gefallen. Also gerade für diese Momente, wo ich mir denke, ach Alistair, mein alter Kumpel, wie sieht's aus? Gehe ich auf unsere Ranking-Page und da sehe ich, er ist dann doch wieder gefallen. Ins Bodenlose möchte ich fast meinen. Aber Entschuldigung, Ricky, ich habe dich unterbrochen. Nee, eigentlich nicht, war ja fertig. Aber du wolltest eine Stunde Free Fights promoten. Hab ich. Könnt ihr machen, guckt's euch an. Und wie gesagt, auf mmaradio.wordpress.com findet ihr auch Links zum Twitter-Shit und zum Facebook-Zeug. Und wenn es dann irgendwann mal ein iTunes-Feed gibt, dann wird es den da definitiv auch zu finden geben. Ja. Ja, das mal zu unserer Seite. Und jetzt geht's eigentlich schon voll ins Eingemachte, denn wann haben wir drüber gesprochen? Am Freitag haben wir ja so unsere Tipps abgegeben. Ja. Und Chris, ich möchte jetzt hier gar nicht irgendwie angeben oder so, aber man könnte fast behaupten, dass ich die Main Card komplett richtig getippt habe, bis auf einen einzigen Fight. Ja. Ist, ich merke schon, in so Tippspielen, da bist du vielleicht so eine Art Geheimwaffe. Da bin ich eine Geheimwaffe. Ich habe alles richtig getippt, bis auf Joe Lauzon gegen Michael Johnson. Übrigens, Michael Johnson, das wird den anderen... Das wiederum ich richtig getippt habe. Wahnsinn. Siehst du, dann sind wir zusammen eine Geheimwaffe. Eine Symbiose. Wir sind im Prinzip wie, was hatten wir bei dem einen Podcast, den wir nicht benennen? Christian Wulff und wer war das? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wir sind ein ähnlich gutes Tag Team. Eine RC-Waffe sind wir einfach. Wir sind eine RC-Waffe, eine reine RC-Waffe. Mhm. Nee, aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ganz wichtige Information, Michael Johnson, ja, der ist ja in den 90er Jahren berühmt geworden als Chris Tucker-Double. Ja. Ist dir das auch aufgefallen? Absolut, das natürlich. Sieht irgendwie aus wie Chris Tucker. Was ist denn da passiert, Mensch? Also da würde ich mal irgendwie... Ich fand ihn aber auch in den... Ich finde, er hätte ein bisschen mehr worken können bei den Post- und Pre-Pressekonferenzen. Ich finde, da hätte er ein bisschen mehr Comedy ausmachen können. Stimmt, dann. Oder sich mal von so einem chinesischen Hochhaus abseilen können oder so. Das finde ich auch. Ja, aber Wir albern schon wieder rum, Mensch. Ja. Wir nehmen das hier jetzt auch nicht ernst. Wir haben immer über die WWE uns lustig gemacht und haben es nicht ernst genommen und haben es uns auch deswegen mit den WWE-Fans letzten Endes verscherzt. Und jetzt fangen wir hier bei der UFC auch schon wieder so an. Also so werden wir ja nie eine Nummer im Podcast-Business. Das müssen wir uns natürlich zusammenreißen, Chris. Mhm, okay, ist klar. Dann machen wir das. Denn jetzt geht's los. Jetzt wirklich. Ab jetzt, genau. Wirklich. Nee, aber insgesamt können wir, denke ich mal, festhalten, Fight Night 26, voller Erfolg, oder? Absolut. Völlig richtig. Dana White hat es ja direkt nach dem Fight gesagt in einem Face-to-Face-Interview, dass er abgeliefert hat. An ihm liegt es nicht, dass dieser Sender ein Erfolg wird. Er hatte die Primetime, er hatte den Primetime-Spot und er hat abgeliefert. Seine Jungs haben abgeliefert. Und ich finde es immer toll, wenn er immer von sich auch spricht. Er hat abgeliefert. Ja, finde ich großartig. Absolut. Absolut, hat er ja auch. Insgesamt gab es irgendeinen Fight. Du hast jetzt, wie viele Fights hast du geguckt von den Prelims? Nur den ersten. Okay. Gab es irgendeinen Fight, der dich enttäuscht hat? Ich sehe den McDonald-Fight. Welcher war Fight of the Night? Das war Michael McDonald gegen Brad Pickett. Aber den hast du, glaube ich, dann noch nicht gesehen. Den hab ich ja dann gar nicht gesehen. Nee. Okay, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge. Also was ich nur sagen wollte, ich fand, also enttäuscht hat mich grundsätzlich das Johnson-Losen-Ding. Echt? Ich fand Michael Johnson schon unfassbar gut. Also den fand ich schon wirklich sehr, sehr gut. Der hat ja auch bei den Scorecards dann zum Schluss eine 30-25 Wertung einheimsen können. Das ist ja schon eine Ansage. 30-25, also zwei Runden hat er laut einem Punktrichter mit 10-8 für sich entscheiden können. Das ist natürlich schon, ist natürlich schon eine Ansage. Aber welchen Kampf ich natürlich so ein bisschen anspiele, den ich wirklich kacke fand, war John Howard gegen Uriah Hall. Aber der Fight hat auch durch diese großartige Chemistry funktioniert. Wie großartig war die letzte Runde? Zwischen jetzt Hall und Howard? Ja. Ja, da musst du mal deinen guten alten Kumpel Dana White dazu hören, was der dazu zu sagen hat. Was hat er gesagt? Ja, die haben doch, also man spricht doch immer von dieser Octagon, von diesem Octagon-Respekt und der war gegeben und das fand ich auch cool. Ich fand's scheiße und genauso auch übrigens Dana White. Also ich habe wirklich gedacht, was soll denn der Kack jetzt hier? Weil die so Best Buddies da rumgelaufen sind oder was? Das geht so gar nicht. Das geht gar nicht. Gar nicht? Nee. Und ich fand's auch lustig, weil ich bin dann auf Twitter, ich hab's ja live geguckt, ich bin dann auf Twitter und hab mal geguckt, was da so zum Kampf geschrieben wird, weil es zeichnete sich ja immer mehr ab, dass Uriah Hall das Ding nicht gewinnt. Ja. Und den ersten Tweet, den ich gelesen habe, war wirklich Dana White, der geschrieben hat, High Five Fight of the Night. So. Und bei der Pressekonferenz hat er richtig abgekotzt über den Kampf, hat gesagt, alle Fights waren großartig, bis auf einer. Er sagt aber nicht, welcher das war. High Five, hat er gesagt. Und damit wusste auch jeder, wer es war. Später beim Post-Fight-Scrum wurde er gefragt, ob Uriah Hall, sozusagen sich Sorgen machen muss, dass er vielleicht entlassen wird. Echt? Ja. Und er hat ihn aber noch vor dem Event über den grünen Klee gelobt. Naja, absolut. Uriah Hall ist ja auch ein großartiger Kämpfer. Also ja, aber wegen der Geschichte will er ihn disgracen oder was? Nee, der liefert halt nicht ab. Er kriegt halt nicht. Der erste Fight nach Ultimate Fighter war ja auch nichts. Er kriegt halt nicht im Octagon vor dem Live-Publikum kriegt das halt nicht hin und er hat das Problem wohl, dass er mental nicht ganz sich in diese Kämpfe reinarbeiten kann. Denn nach dem Ultimate Fighter Finale, dass er verloren hat gegen Kevin Gastelum. Da hat Dana White ihn gefragt, was war denn los? Und hat er gesagt, ja, er mag den Kevin so sehr und so. Oh, nee. Und der hat das nicht richtig hingekriegt und so. Und hat Dana White gesagt, ja, dein guter Kumpel hat dir jetzt gerade deinen größten Traum aber zerstört. Ist dir schon klar, oder? Und das sind jetzt schlimmere Storylines als bei der WWE. Ja, natürlich, das ist die UFC, Leute. Kommt alle mit. Wir nehmen euch mit auf die Reise. Und ihr fangt ganz vorne an, so wie wir. Und daraufhin hat Uriah Hall sein komplettes Team geändert, hat so ein bisschen auch mit den Leuten von Ronda Rousey gearbeitet und man hat schon so ein bisschen gehofft, dass jetzt was geht, aber also man konnte es, deswegen habe ich ja auch gegen ihn getippt, weil ich habe auch gedacht, ob das gut geht. Der ist wirklich irgendwie so in Fights, wo es dann drauf ankommt, vor so einem großen Publikum, wirkt er irgendwie ein bisschen neben der Kappe. Gehemmt oder was? Ja, okay. Gehemmt, ja. Eins oder wie? Durch die Crowd oder was? Das kann ich dir gar nicht sagen. Also es wird mich selber interessieren. Dana hat dann was ganz Cleveres gesagt. Wenn Uriah Hall das Herz von Brad Pickett hätte, ja, und dann die Skills, die er hat, dann wäre es der großartigste Fighter, den du dir vorstellen kannst. Aber den kannst du dir natürlich nicht backen. Ich denke mal, Uriah Hall wird definitiv noch eine Chance bekommen. Mhm. Und wenn es dann nicht läuft, dann ist er weg. Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt sofort entlassen, denn die Gefahr besteht natürlich, dass Bellator oder so sofort zugreift. Und er ist ja, was die Skills angeht, ein phänomenaler Kämpfer. Er kriegt es halt einfach nicht dann auf die Reihe, wenn es zählt. Und dann sind ja die Aktionen, die in dem Kampf mit John Howard da gezeigt wurden, umso symptomatischer für den Typen. Ja, die haben ja abgeklatscht und haben sich gegenseitig, glaube ich, auch mal in den Schritt gefasst, meine ich mal. Ja, da lief auch was. Also in den Pausen hat auch, glaube ich, Ryan Hall einmal gefragt, hey, ich möchte aber neben dich sitzen und so. Und dann gesagt, hat der seinen Trainer gesagt, nee, ihr sitzt nicht nebeneinander, weil dann redet ihr immer und stört die Pause. Ja. Nein, Quatsch. Also ja, er muss definitiv, jetzt sollte er diese dritte Chance noch bekommen, davon gehe ich mal aus. Ich wünsche es ihm auch, weil ich war so angetan von dem bei Ultimate Fighter und habe gedacht, das ist wirklich ein Typ, der im Middleweight wirklich vielleicht Top 5 werden könnte. Und jetzt muss man sich wirklich Sorgen machen um seine Karriere. Er sollte jetzt schleunigst abliefern, kann man fast schon sagen. Aber der bekommt ja wohl noch eine Chance, oder? Also. Müssen wir abwarten. Also wir fangen jetzt einfach mal oben an, habe ich gedacht. Und dann gucken wir mal. Ja, ganz oben, genau, bei Jael Sonnen gegen Shogun Rua. Also jetzt muss ich dich erstmal fragen, hast du Shogun schon mal gesehen vorher? Erst die allererste Frage, Ricky, die ich jetzt hier stellen muss, ich als Novize. Novize. Wie sprichst du ihn aus? Rua oder wie alle in den USA? Rua. Ich sage immer Shogun, weil ich mir nicht sicher bin. Okay. Ich hatte Shogun vorher noch nicht gesehen. Okay, also er ist noch relativ jung. Der ist erst 29 Jahre alt. Sieht aber aus wie Ende 60, ne? Der ist 31, steht jetzt hier gerade, sehe ich. Aber haben die nicht am Samstag bei den Fights gesagt, er sei 29? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall ist er trotzdem noch relativ jung, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Fightern. Aber er ist natürlich schon ewig dabei, hat alles eigentlich schon so gewonnen, kann man sagen. Er war schon Light Heavyweight Champion. Und hat, glaube ich, bei Pride damals wirklich auch richtig fett delivered. Das ist jetzt einfach nur so vom Hörensagen. Das kann ich nicht durch selbst gesehenes Videomaterial bestätigen. Aber was man so hört, muss er da wohl ziemlich einen Dicken gemacht haben. Jael Sonnen hat gesagt, he's one of the greatest. Ja, das ist auch mein Verständnis. Also er ist one of the greatest, ja, schwierig zu sagen. Also für mich gehört er nicht in die Kategorie eines Anderson Silvas oder solche Kandidaten. Also da sehe ich ihn jetzt irgendwie nicht. Also ganz, ganz oben sehe ich ihn nicht. Aber er ist definitiv ein wichtiger Baustein im Puzzle UFC, sage ich jetzt so mal. Also das ist schon unglücklichen Fight-History, ne? Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Ja, da hat er irgendwie ein Problem, aber jetzt zweimal hintereinander verloren, das ist ihm, glaube ich, noch gar nie passiert, dass er zwei Kämpfe in Folge hat er noch nie verloren. Noch nie. Zum ersten Mal. Zwei hintereinander verloren, Alexander Gustafsson und jetzt Jael Sonnen. Jetzt muss ich dich erstmal fragen, du hast auf Jael getippt. Ja, und absolut. Jetzt Moment, aber ach so, wenn du schon so sagst, dann brauche ich dich fast gar nicht mehr fragen, weil eigentlich hatte ich das Gefühl, dass du dir nicht hundertprozentig sicher bist und den Hype rund um Jael Sonnen nicht so ganz traust. Ich traue grundsätzlich dem Hype um Jael Sonnen nicht, weil ich den ersten Hype mitbekommen habe, dann der Fight gegen Jon Jones, ging natürlich dann nach hinten los. Und dann habe ich mir natürlich diese ganzen Trailer angeguckt, was Shogun Rua für ein Typ ist und dass der ja eigentlich, wie auch Jay selbst gesagt hat, one of the greatest anscheinend ist. Natürlich ist das immer viel Smack-Talk und so, ne, sind natürlich immer, in den Main-Events sind immer alles die Größten. Wenn wir beide im Main-Event gegeneinander antreten würden, dann wäre es tatsächlich ein Kampf der Größten aller Zeiten. Wobei wir auch die ganze Zeit abklatschen würden wahrscheinlich. Absolut. Und man müsste natürlich für dich dann noch einen speziellen Octagon bauen. Ja, logisch, mit so einer Furche, dass ich da drin rumlaufen kann immer. Aber grundsätzlich habe ich mir eigentlich gedacht, dass Jael Sonnen da doch schon auch sportlich die größere Nummer ist. Und der war auch unter Druck. Ich bin der Meinung, der steht noch viel mehr unter Druck als alle anderen, weil der hat so eine große Klappe und hat eigentlich auch so viel Reputation zu verlieren, der musste gewinnen. Absolut, das ist ein guter Punkt, weil er arbeitet ja für Fox Sports One als Analyst. Das kommt auch noch dazu. Und richtig, als Großmaul, kann man ja schon mal so sagen. Und wenn du natürlich dann jeden Kampf... Wenn du dann natürlich Kampf um Kampf verlieren würdest, würdest du natürlich da auch an Reputation einbüßen. Ist definitiv so. Aber man muss natürlich hier auch eins anmerken, weil du gesagt hast, den ersten Hype, so Anderson Silva, Jon Jones, das hast du nicht ganz nachvollzogen bekommen. Er hat wirklich... Als Jason John Jones. Bitte? Jason John Jones meinst du? Ja, er hat ja die beiden Kämpfe hintereinander gehabt. Gegen Anderson Silva und danach gegen John Jones. Ja. Und das war ja so der erste Hype, den du jetzt, denke ich mal, so richtig mitbekommen hast. Ja. So, und da darf man natürlich nicht vergessen, dass das wahrscheinlich die zwei besten Kämpfer, also Anderson Silva zweifellos, der beste Kämpfer aller Zeiten. Und John Jones ist halt auf dem Weg dahin. Ist vielleicht sogar schon der beste Kämpfer. Also kann man so und so sehen. Aber definitiv zwei der allerbesten, die man momentan kämpfen kann. Gegen die hat er gekämpft und verloren. Das finde ich jetzt nicht so tragisch, wenn du mich fragst. Also davor hat er halt wirklich abgeliefert und starke Fights gezeigt gegen Nate Marquardt. Der erste Kampf gegen Anderson Silva, wo er ihn eigentlich wirklich, der hätte das Ding gewonnen. Einfach 50 Sekunden hätte er noch durchhalten müssen und dann wäre er UFC-Champion gewesen. Gegen Brian Stann, gegen Michael Bisping sage ich, okay, der Kampf war nicht so großartig, hat er aber trotzdem gewonnen. Und jetzt gegen Shogun hat er halt wirklich, also aus meiner Sicht, abgeliefert. Absolut. Absolut, also, natürlich. Ich fand den Kampf jetzt nicht, also ich fand ihn nicht schlecht oder so, aber jetzt auch nicht denkwürdig oder irgendwas. Aber er hat es halt wirklich bewiesen, dass er es drauf hat, hat den Shogun am Boden gehalten, Ground and Pound gezeigt oder versucht. Und dann im richtigen Moment, finde ich, einfach Submission angesetzt und das Ding für sich entschieden. Und so erwarte ich das eigentlich von einem Typen, der sich, denke ich mal, so vom Selbstverständnis in den Top 5 der UFC-Fighter sieht. Also das erwarte ich von ihm, dass er sowas zeigt. Und das hat er gemacht. Fand ich großartig. First Round Submission, das war schon eine Ansage. Hat sich ja abgezeichnet im Prinzip nicht. Erst als er den Guillotine-Choke angesetzt hat, sondern vorher war auch schon... Der war immer over in dem Match. Also, ja, er war überlegen, das stimmt. Man hatte nie Angst, dass da was passiert. Ja, Shogun, sein Bruder, hat sich zu Wort gemeldet mittlerweile und hat gemeint, ja, Mauricio umgibt sich mit den falschen Leuten und ist deswegen nicht fokussiert und bekommt das alles nicht mehr so richtig hin. Und ja, also wenn das stimmen würde, dann kann man ihm natürlich nur empfehlen, schleunigst mal das Team zu wechseln oder irgendwas zu verändern. Da hat es ja auch gefruchtet im Prinzip. Wie, bitte was? Bei Frank Mir hat es ja zumindest im Ring körperlich hat es ja wirklich gefruchtet, dass er dann optisch. Der Fight war doch auch nicht schlecht da. Der war richtig scheiße. Was? Der konnte doch nur in der dritten Runde nicht mehr. Gegen wen war denn das? Das war gegen Daniel Cormier und da kam von Frank Mir null. Stimmt. Da war doch im Gespräch, ob der überworked ist, ne? Da war eher im Gespräch, ob das eine dumme Sau ist, glaube ich. Ach so. Ja, interessant wird's für mich jetzt, was man mit Rua macht, also mit Shogun, was da jetzt auf ihn so zukommt, weil er ist jetzt noch ganz knapp in den Top 10, sehe ich gerade. Lustigerweise, Shogun. Ja, genau, das wollte ich mir gerade sagen. Wir haben ja die Rankings, die werden ja wahrscheinlich aktuell sein, ne? Die sind ganz brandaktuell. Auf sozusagen. Platz 10 Chael Sonnen und auf 9 Shogun, das verstehe ich nicht. Ja, darüber hat sich ja Dana White auch ein paar Mal aufgeregt jetzt bei den Pressekonferenzen und hat gesagt, die Rankings werden von den Presseleuten gemacht und von verschiedenen anderen Leuten und es ist auch im Middleweight so, dass sich Chael Sonnen da hinter Leute einreihen muss, die er eigentlich schon besiegt hat. Ja? Mhm. Das ist wirklich diese Rankings sind ja nicht offiziell irgendwo ermittelt, sondern das sind einfach nur so Richtlinien, die, wie gesagt, von Journalisten und von nicht Fans, aber sind halt noch so andere Kasper mit dabei, die diese Rankings erstellen. Also man darf da schon drauf gucken, aber das ist jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Aber das macht ja nun wirklich für den Laien auch gar keinen Sinn, dass Chael Sonnen hinter dem ist, gegen den er jetzt am Wochenende gewonnen hat. Sehe ich genauso. Also es wird mit Sicherheit interessant sein, was man jetzt macht mit Shogun. Also der muss sich mit Sicherheit keine Sorgen machen, dass er jetzt irgendwie da seinen Arbeitsplatz verliert oder so. Aber zwei Niederlagen in Folge, eine dritte sollte es nicht unbedingt sein. Nee. Denke ich mal. Ähnlich wie beim nächsten Fight, wenn ich nicht schon zu viel verrate. Ich glaube, man konnte es fast nicht irgendwie nicht mitkriegen, was da passiert ist. Nächster Fight. Du meinst Travis Brown gegen Alistair Overeem. Zweite Niederlage für Alistair Overeem und ich als Beginner, als MMA-UFC-Beginner sage, auch diesen Fight Und wenn du da was anderes sagst, dann sage ich, okay, dann hast du eine andere Meinung. Aber auch diesen Fight hat Overeem dominated. Oder sehe ich, oder habe ich keine Ahnung? Na, er hat Cage gibt er ihm 10, 12 Fäuste. Und ja, er hat aber letzten Endes halt eben wieder genau denselben Fehler gemacht wie bei Bigfoot Silver, dass er dann irgendwann so ein bisschen arrogant vor sich vor ihm hingestellt hat und. Ich würde fast sagen, den Schlendrian. Ja, ist halt völlig unverständlich, wenn du schon einmal einen Kampf verloren hast auf diese Art und Weise. Das kriege ich überhaupt nicht in den Kopf rein, wie man sich dann praktisch genau, weißt du, was ich vielleicht denke, was das Problem ist, dass der da wirklich, wenn er solche Schlagseifen loslässt, die machen dich ja selber auch fertig. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass nur der Gegner davon. Dann gehe ich doch aber in, weiß nicht, in Grapple oder was weiß ich. Aber er hatte ihm am Käfig, hatte er Travis Brown zugedeckt mit Schlägen, zugeballert mit Schlägen. Und was macht Alistair Overeem? Er geht erstmal 3, 4, 5 Schritte zurück. Nee, Travis Brown. Ja, Travis hat aber gesagt, dass er die meisten Schläge abfangen konnte. Also das, man sieht auch, dass da ganz viel auf die Deckung geht. Und die Sachen, die ihm wirklich richtig wehgetan haben, waren die Knie, also praktisch in den Bauch rein, ja. Die Körpertreffer. Da hat er gesagt, Körpertreffer, bevor diese ganzen Schlagorkane kamen, da war er wirklich gestunt. Hat er ja auch in der PK danach gesagt. Ja, aber er war fit soweit. Also es hat ihn nicht irgendwie ausgenockt oder er war nicht angenockt oder sonst irgendwas. Der war fit soweit. Und vielleicht hat dann praktisch Travis Brown zwar so ein bisschen gedacht, was kommt da auf mich zu? Ja. Aber Alistair Overeem hat halt sofort alles verschossen, was er am Pulver hatte und wirkte dann einfach auch so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, ob das dann müde ist oder ich kann es dir auch nicht erklären, aber er wirkt halt dann einfach nicht mehr so fokussiert, stellt sich dahin. Travis Brown hat, das war jetzt auch nicht so, dass der Kick völlig überraschend war, denn davor hat er ja ungefähr schon 12 andere Kicks gezeigt, Travis Brown, in einer ähnlichen Art und Weise. Und Alistair Overeem bleibt da stehen, bekommt den Kick ab und dann muss man ganz einfach sagen, groß gemacht von Travis Brown. Ja, natürlich, hast recht. Und Alistair Overeem ist halt so ein bisschen jetzt das Problem mit dem Hype, der mal da war. Der mal da war, ja, absolut. Ne? Cover da, auf dieses, kannst du dich noch an dieses UFC-Magazin-Cover erinnern mit den Krokodilen und alles? Nee. Da war es ja am Überkochen, sage ich jetzt mal fast. Das war vor dem Fight gegen Bigfoot Silver. Ja, da galt er ja auch noch als. Also im Endeffekt war klar, dass er neuer Heavyweight Champion wird. Ja. Und er hat einen entscheidenden, aber immer noch Brock Lesnar geowned. Ja, absolut. Dana White hat ja gesagt, oder hat er von Anfang an dem ganzen Hype nicht so getraut. Also er hat ja immer gesagt, mal sehen, wie er sich in der UFC schlägt. Und ich glaube, dass Dana ab und zu mal so in sich reinlächelt und jetzt denkt, tja, ich hab's euch ja gesagt. Ja, aber die Heavyweight Division ist ja nun wirklich nicht, jetzt wie du auch gesagt hast in der letzten Ausgabe, jetzt unglaublich fett gespickt, aber. Die wird jetzt interessant. Das ist der Prototyp durch Travis Brown. Auch. Ich würde als allererstes jetzt mal für Alistair Overeem einen Kampf gegen Mark Hunt machen. So. Da hast du zwei Typen, die ich wirklich beide eigentlich interessant finde, so beide Striker, beide haben Knockout-Power, obwohl man bei Alistair Overeem ja mittlerweile sich nicht mehr ganz sicher sein kann, ob er noch die Knockout-Power hat, aber trotzdem, Mark Hunt hat ja verloren gegen JDS, das kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, das war der etwas rundlichere, kleinere. Ja. Und wenn du den jetzt gegen Alistair Overeem stellst, dann hast du da so eine schöne Situation, dass beide letzten Endes das um ihre Karriere da. Kann man meinen, können. Ja. So, finde ich eigentlich, die Idee finde ich wirklich gut. Dann haben wir mal die zwei aus dem Blickfeld geschafft. Ich finde aber nochmal maßlos enttäuscht. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich finde, Alistair Overeem hat alles. Hat alles, um ein Champion zu sein. Naja. Außer vielleicht den Skill. Man könnte fast meinen, darauf kommt's an. Oder vielleicht, ach, ich weiß gar nicht, den Skill. Ich meine, es gibt ja nicht so viele, die wirklich einen guten Kick haben, oder? Er war ja auch K1-Champion, ne? Ja, warte mal, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus bei K1. Doch, ich meine, er war K1-Champion und ich finde, Overeem hat ja auch einen guten Kick und das haben ja nur nicht so viele. Also er war auf jeden Fall mal Strikeforce-Heavyweight-Champion. Aber er war Strikeforce-Heavyweight-Champion und zeitgleich auch noch K1-Champion. Ja, siehste, Also, aber das ist dann, wann war das K1? 2010, 2011 oder so? Mag sein. Ja, da war natürlich K1 nicht mehr das, was es mal war. Aber sei es drum, ist trotzdem beeindruckend, da gebe ich dir natürlich absolut recht, aber bringt alles nichts. Er bekommt, seitdem er kein Testosteron mehr nehmen darf, bekommt das nicht mehr so richtig auf die Reihe. Und auf mich wirkt es eher als eine Resilient-Geschichte. Der muss da tougher ran an die Muschi. Ja, aber es ist doch schon auffällig, dass er davor alles weghaut. Die ganze Zeit sind die Gerüchte im Umlauf. Ja, hier Overeem relativ schnell viel Muskelmasse zugelegt. Ob da alles mit rechten Dingen zugeht, dann wird er überführt. Alles klar, er nimmt also Testosteron. Jetzt nimmt es nicht und verliert zwei Kämpfe. Ist ja natürlich schon so ein bisschen, wo man... Ja, einerseits hat er nie so starke Gegner gehabt, oder? Ja, also das würde ich jetzt... Brock Lesnar, Fabricio Werdum hat er gekämpft, hat er gewonnen, also ja, ist doch sehr auffällig, ja. Es kann sein, dass es einfach nur Zufall ist, aber es wäre natürlich schon ein bisschen sehr blöder Zufall, würde ich fast schon sagen, oder? Ah, ich find's schade. Ja, klar, du bist natürlich so ein bisschen befangen in der ganzen Geschichte. Weil du ihn halt so sehr magst als Kämpfer. Als Sexsymbol auch. Da kommt bei dir halt einfach das Wrestling-Ding durch. Weil da würde der gut hinpassen. Ja. Und so ein Travis Brown Absolut. Ist halt nicht ein Typ, der so in dein Beuteschema passt. Da bin ich mir schon sicher, dass das so ist. Ja, ja. Aber trotzdem muss man natürlich ganz einfach sagen, wenn er es nicht mehr bringt, ja, dann hat er halt Pech gehabt. So einfach ist es. Aber ich wollte mal darauf jetzt kommen, was so in der Heavyweight Division jetzt in nächster Zeit anstehen könnte. Klar, Cain Velasquez gegen Junior Dos Santos ist das nächste. Daniel Cormier trifft auf Roy Nelson. Hä? Gibt es jetzt doch Velasquez gegen JDS? Ja, das steht aber schon lange fest. Hast du da wieder geschlafen, Chris? Hast du da wieder nicht richtig aufgepasst? Wo war ich denn da beim Meeting? Warst du da wieder bei der WWE? Ja, JDS, Velasquez 3 ist das, ne, oder was? Absolut. Ja, komm, mach. Das ist Mitte Oktober, ist gar nicht mehr so lange hin. Irgendwann Mitte Oktober findet das Ganze statt. Und dann auch mit dem Co-Main-Event Daniel Cormier gegen Roy Nelson. Daniel Cormier will angeblich nach dem Kampf gegen Roy Nelson definitiv runter Light Heavyweight. Und sollte er den Kampf gewinnen und Junior Dos Santos ebenfalls gewinnen, dann würde es für mich nochmal Sinn machen zu sagen, an Daniel Cormiers Stelle, komm, ich bleib da und kämpfe gegen JDS. Weil wahrscheinlich auch im Heavyweight, es ist reeller, World Champion zu werden, als dann gegen John Jones. Ist schwierig zu sagen, weil Daniel Cormier noch nie Light Heavyweight gekämpft hat. Also auf jeden Fall schon, er hat es glaube früher mal gemacht und hat da also seine Probleme gehabt mit dem Weight-Cutten, hat dann später mal gesagt, ja klar, ich habe aber auch viel falsch gemacht. Wenn er es jetzt machen würde, ja, abspecken, dann würde er es richtig machen. Also sprich, er will eine Diät machen, dass er dann zum Schluss nur noch so 10, 12 Pfund runterhungern muss oder dehydrieren muss und fertig. Gibt es auch irgendeine Aktion im Internet, habe jetzt leider den Namen vergessen. Sei es drum. Also da muss man mal noch abwarten, denke ich mal, wie es am 19. Oktober läuft. Aber für mich würde es Sinn machen, Fabricio Werdum jetzt gegen Travis Brown zu stellen und da vielleicht dann sogar um den Number One Contenders Dingsbums da. Also das würde für mich Sinn machen. Weil Travis Brown, das ist halt wirklich abartig, was der in den letzten Wochen, Monaten, wie man auch immer, es ist eigentlich fast schon Jahre jetzt, abliefert. Er hat wirklich nur diese eine Niederlage gegen Antonio Silva einstecken müssen. Das war allerdings, weil er verletzt war. Also gut, Niederlage ist Niederlage, aber weißt du, was ich meine? Was machst du denn da? Ich musste gerade hier einen Stift vom Boden hochholen, Chris. Mhm. Ist es aufgefallen? Akustisch konnte man zwar nicht raushören, dass es ein Stift war, sondern eher, als wenn du dir irgendwie gerade einen Wetwachsstreifen vom Bauch abgezogen hättest. Ja, das habe ich nebenbei auch noch gemacht. Ach so. Dann hast du den wahrscheinlich gehört. Ja. Ja, also auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, Travis Brown, den kannst du jetzt einfach nicht mehr übergehen. So. Ja, der hat jetzt abgeliefert, Fabricio Werdum, das würde für mich Sinn machen. Gewinner aus diesem Kampf dann Werdum gegen Brown würde ich dann auf, ich gehe davon aus, dass Cain Velasquez das Ding gewinnt, dann gegen Cain Velasquez stellen. So würde ich das jetzt in der Heavyweight Division machen und ansonsten wenn Daniel Cormier wirklich runtergeht, macht alles andere für mich keinen Sinn. Man muss natürlich auch abwarten, was mit Antonio Silva ist, ja, was da jetzt kommt nach seiner Niederlage. Ja, müssen wir mal abwarten. Jetzt siehst du es auch jetzt, so? Ja, mit Sicherheit. Ich würde aber gerne zu meinem Main-Card-Main-Event kommen. Uriah Faber gegen Yuri Alcantara. Ich habe ja gesagt, oh, der Alcantara, das ist eine miese Sau. War er dann aber doch gar nicht so. Also zumindest hat er hat kein Mittel gegen dieses unfassbar nervige Ground-Game. Faber war so quick, das ist ja Wahnsinn gewesen, oder? Hast du die erste, zweite Runde vielleicht noch? Die zweite Runde war es, den Anfang der zweiten Runde im Kopf, wo Alcantara ihn am Bein hatte und er einfach eine Rückwärtsrolle gemacht hat und mega schnell wieder stand? Ja, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber war komplett on fire, der Faber. Also ist aber das ist ein typischer Faber. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Uriah Faber und Diego Brandão und Daniel Pineda. Das war dieser erste Kampf der Prelims. Ja, genau. Die in den ersten zwei Runden wirklich geflogen sind. Da hat man denken können, die sind auf irgendeiner Droge. Und ja, in der dritten Runde war dann Feierabend. Genau. Und Faber zieht das halt 5 Runden durch, dieses Tempo. Das ist der Unterschied zwischen diesen Top-Guys, sage ich jetzt mal, und diesen Prelim-Guys. Also den konnte man da, fand ich, sehr, sehr gut wieder erkennen. Aber zum Kampf, ich fand auch, dass Uriah Faber wirklich beeindruckend gekämpft hat. Ja. Und er hat no excuses gemacht. Es gab keinen einzigen Jota daran, da konnte man verschwenden, keinen Gedanken verschwenden, dass er verliert. Er war immer on top, immer. Ja. Also fand ich auch sehr beeindruckend, den Kampf von ihm. Und ja, und ja, ich hätte es ihm gegönnt, dass er das Ding irgendwie hier via Submission oder so noch gewinnen kann. Aber mein Gott, es war ein beeindruckender Kampf. Er hat jemanden vor allen Dingen besiegt, dem man schon so Champion-Potenzial eingeräumt hat. Und das ist ja Uriah Faber, das habe ich, glaube am Freitag schon erzählt. Bis jetzt hat Uriah Faber alles gewonnen, alles. Er hat noch keinen einzigen Kampf verloren, außer Titelkämpfe. Yep. Das ist wirklich... bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Als nächstes steht für Uriah Faber ja sehr wahrscheinlich ein Kampf gegen Michael McDonald an. Das war der Prelim-Main-Event und würde für mich auch Sinn machen. Faber gegen McDonald. Aber das wäre aber dann wieder fast Number-One-Contender-Match, ne? Ja, würde ich auch so sehen. Also ich würde, wobei Michael McDonald hat jetzt zuletzt einen Bantamweight-Titelkampf gegen Hannon Brough verloren. Uriah Faber hat gegen Brough verloren. Man muss mal abwarten, wann endlich Dominic Cruz wieder zurückkommt, ob man dann gleich Cruz gegen Brough macht. Ja, angeblich früher 2014. Muss man jetzt mal abwarten. Jetzt ist ja doch Interim, ist er der Brough, ne? Genau. Und es würde natürlich, ich habe ja schon am Freitag gesagt, es würde für mich wenig Sinn machen, Cruz gleich gegen Brough zu stellen, weil wenn du 2,5 Jahre nicht mehr im Octagon standest und dann gleich mit so einem Kampf, das ist natürlich schwierig. Aber wie willst du das machen? Du müsstest ja gut dann für Faber, ja gut, einen Non-Title-Fight machen oder sowas. Das ja, kannst ja auch ich denke mal schon, dass man bei Dominic Cruz dann so ein Build-Up-Fight macht, oder? Ist nicht geplant. Man will dann gleich in die vollen Cruz gegen Brough und dann ist natürlich die Frage, ob er da überhaupt eine Chance hat. Aber gut, ich meine... Cruz, meinst du? Ja, es ist natürlich auch schon ein bisschen ungewöhnlich, dass die UFC den Titel so lange bei einem lässt, der so lange ausfällt. Also was hat denn der? Wie gesagt, der hat, glaube ich, mehrere Kreuzbandrisse und noch irgend so ein Wehwehchen. Also den hat's schon übel erwischt. Aber wie gesagt, also normal strippst du den Titel und sagst, okay, er hat jetzt halt einfach zu lange Ausfallzeit und es macht wenig Sinn. Aber sie haben an ihm festgehalten. Und das ist natürlich auch eine kleine Ansage. Ich meine, Dominic Cruz ist halt jemand, der durch seine Geschwindigkeit immer gepunktet hat und da einfach den meisten Gegnern im Bantamweight überlegen war. Und es könnte sein, mit so einer langen Zeit Pause, dass er das dann nicht mehr so abrufen kann am Anfang. Ich bin wirklich gespannt. Aber wenn sie Cruz gegen Brough gleich machen im Frühjahr, dann Faber gegen McDonald, dann macht natürlich das viel Sinn zu sagen, okay, wenn der Kampf Cruz gegen Brough einigermaßen eindeutig ausgeht, dann trifft Faber oder McDonald, je nachdem wer gewonnen hat, erneut entweder auf Barao oder dann auf den lang ersehnten Kampf. Auf einen wartet man ja ganz besonders, nämlich Dominic Cruz gegen Rhea Faber. Das ist ja das, auf was sich eigentlich ganz, ganz viele freuen. Und da ist ja auch im Gespräch, oder man muss es anders sagen, Rhea Faber kommt ja aus Sacramento und die UFC würde auch mal gerne nach Sacramento gehen. Und dann würde es natürlich Sinn machen, wenn man das irgendwie so hinbiegen könnte, Faber gegen Cruz in Sacramento um den Titel. Das wäre ja fast schon so eine Art Pettis-Situation, der jetzt in seiner Heimatstadt gegen Benson Henderson einen Titelkampf bekommt. Aber ich gebe dir natürlich absolut recht, Rhea Faber, beeindruckend. Beeindruckend. Doch. Hat ein bisschen was aufs Kinn gekriegt, ne? Hat man dann in der Post-Press-Conference gesehen, aber sei nichts Schlimmes. Ja, genau, da hat er zuerst noch gedacht, dass er sich das Kinn, dass er sich nicht das Kinn, sondern den Kiefer gebrochen hätte. Aber ist wohl nicht so, absolut. Dann der Nächste, der mich beeindruckt hat, und dich wahrscheinlich auch, Matt Brown gegen Mike Pyle. Ja. Matt Brown, Motherfucker, sage ich dann nur. Also der Typ, der trifft leider auf nicht so hochklassige Gegner. Ja, also es sind alles keine Top 10, Top 5 Fighter, aber 6 Kämpfe in Folge, das musst du erstmal hinbekommen. Also zu gewinnen, muss man vielleicht noch dazu sagen. Wurde dafür jetzt auch belohnt, ist endlich im Welterweight aufgenommen worden in die Top 10. Aus meiner Sicht völlig zu Recht. Auf die 10 jetzt, ja. Ja, und ich hätte jetzt gesagt, es wäre cool gewesen, ihn gegen Robbie Lawler zu sehen, weil Robbie Lawler auch sehr beeindruckend die letzten Kämpfe bestritten hat. Aber da wurde ja, ich glaube, gestern bekannt gegeben, dass Robbie Lawler auf Rory McDonald treffen wird als nächstes. Also ist der schon mal weg. Dann muss man mal gucken. Vielleicht Matt Brown gegen den Sieger aus Condit gegen Campman könnte man machen. Ist ja jetzt das nächste, glaube ich, ne? Ist das nächste, nächste Woche Mittwoch, genau. Das könnte man machen. Nick Diaz darf man natürlich auch nicht ganz vergessen. Ist ja auch noch, jedenfalls mal wird er noch gerankt, so muss man es mal sagen. Offiziell zurückgetreten, aber er wird noch gerankt. Bin ich mal gespannt, was er mit Matt Brown macht. Der, 2 Fights, braucht er noch 2 Siege, dann könnte er, denke ich mal, schon lauter schreien in Sachen ich möchte hier einen Titelkampf. Ich weiß nicht, wie fandst du so die Performance von ihm? Ich finde ich super. Finde ich, das ist grundsätzlich schon mal ein cooler Typ und da gab's auch, meiner Meinung nach, ja, gab's kein Deuteln, dass der das Ding holt, oder? Naja, der Mike Pyle ist ein sehr unangenehmer Gegner. Also der ist wirklich nicht einfach zu kämpfen. Und ich glaube, im Vorfeld hat Matt Brown auch irgendwie sowas erzählt, dass er immer Probleme hatte mit Mike Pyle. Der war ja nur ein Ersatzgegner, weil sein eigentlicher Gegner, da habe ich den Namen jetzt vergessen, ausgefallen ist von Matt Brown. Und dann ist Pyle da eingesprungen und die beiden sind auch Teammates und so. Und im Training muss es da wohl immer so ausgesehen haben, dass Matt Brown keine Chance gegen Mike hatte. Und dementsprechend beeindruckender ist natürlich dann so ein Sieg nach 29 Sekunden. Das ist natürlich schon wirklich, wirklich gut. Und du hast den schon gesehen gegen Jordan Meehan. Ich weiß nur nicht, ob das die Prelims waren. Und zwar war das die Card. Was meine ich denn da? Benson Henderson gegen Gilbert Melendez. Da musst du den normalerweise auch schon mal gesehen haben. Ach nee, Entschuldigung, ich habe das gerade verwechselt. Das war Johnson gegen Lausen, immer schön Lausen. Ja, nee. Was hast du denn da gesehen? Das fand ich punktetechnisch, sehr unverständlich. Michael Johnson gegen Joe Lausen? Wie hättest du da? Ja, gefühlt war es Lausen. Was? Ja. Sag mal, hast du jetzt gerade Alkohol getrunken oder so? Ich verwechsel, glaube ich, auch einfach nur die Fights. Kann gut sein. Also Matt Brown gegen Mike Pyle war dieser wahnsinnige Knockout nach 29 Sekunden. Ja. Dann gab es danach, können wir gleich mal weitergehen, der Howard Uriah Hall Kampf. Darüber haben wir ja schon gesprochen. John Howard, okay, Performance von Uriah Hall kam viel zu wenig. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du da der Meinung warst, dass da eher Uriah Hall dann vielleicht das Ding gewonnen hätte, weil es war eine Split Decision. Ja. Meinst du den Kampf? Ja, ja, ja. Der High-Five-Fight. Ja. Da hättest du eher für Uriah Hall praktisch gewotet. Ich weiß nur, dass ich anderer Meinung war. Also weil bei dem Kampf, den du jetzt gerade angesprochen hast, Michael Johnson gegen Joe Lausanne, da gibt's wirklich keine 2 Meinungen. Also, das war Dominanz pur von Michael Johnson. Von Joe Lozan kam gar nichts. Das ist ja eigentlich ein Typ, der dann auch mal einen Takedown landen kann und dich auf dem Boden für eine Weile beschäftigen kann. Aber das hat er nicht mal versucht. Also es war wirklich eine sehr, sehr enttäuschende Performance von Joe Lozan. Und ich glaube, du meinst den John Howard gegen Raya Hall Kampf. Ja. Friendship Fight. Ja. Genau. Ja, ja. Ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, den kann man auch Uriah Hall geben, aber eigentlich kann ich es nicht verstehen. Für mich war das Ding klar, John Howard gewinnt das, aber wenn es so eine Geschichte gibt, zwei Runden gewinnt der, eine der, dann ist halt immer, ja, kann das halt immer mal schnell passieren, dass dann doch eine eher fragwürdige Decision dabei rauskommt, hat man ja zuletzt gesehen beim Kampf für Davis gegen Lyoto Machida, also von daher, wahrscheinlich hast du den Kampf gemeint, Chris. Denke mal, ja. Ja. Ja, für die anderen Jungs jetzt, die wir jetzt noch zum Schluss genannt haben, muss man mal gucken, was die Zukunft so parat hält. Uriah Hall muss mit Sicherheit ein bisschen um seinen Job fürchten. Howard und Johnson werden sich mit Sicherheit noch einen zweiten Kampf verdient haben jetzt bei der UFC, obwohl sie ja nur eingesprungen sind für verletzte Jungs. Joe Lozan ist natürlich, der Junge ist sicher, habe ich gestern gelesen, $700,000 durch Fight-Prämien gewonnen, seitdem er bei der UFC ist, entweder Fight of the Night, Submission of the Night oder Knockout of the Night 12 Mal geholt oder so. $700,000, das ist natürlich eine Ansage. Also ich glaube, da muss sich keiner Sorgen machen, dass wir Joe Lozan nicht mehr sehen. Was? Genau, dann kommen wir mal, wenn wir schon bei Fight of the Night sind, den hast du jetzt noch nicht gesehen, deswegen. Nein, leider nicht. Erzähl ich einfach kurz was darüber. Michael McDonald gegen Brad Pickett. Michael McDonald, der von einer Niederlage gegen Hennen Barrow kam, muss man dazu sagen, er ist damals Grippe erkrankt in diesen Kampf gegangen, hat sich nicht ganz wohl gefühlt und ich glaube, der Kampf kam für ihn ein bisschen zu früh. Jetzt gegen Brad Pickett, ein harter Gegner, muss man definitiv so sagen. Der kam von einem umstrittenen Sieg, so muss man sagen, gegen Mike Easton. Das ist auch gar nicht so lange her, weil das dieses Jahr im April oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie so um den Dreh rum. Ansonsten ist das immer so ein Kämpfer, der mal ein, zwei Fights gewinnt, dann wieder einen verliert und mal wieder einen gewinnt. Also so geht immer hin und her, aber definitiv ein etablierter Fighter. Und ja, die erste Runde, die war wirklich unfassbar. Michael McDonald hat Brad Pickett, glaube ich, 3 Mal auf die Bretter geschickt. Und Brad Pickett ist jedes Mal wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Und das waren wirklich extrem harte Schläge. Und Michael McDonald hat auch später gesagt, das frustriert dich einfach. Du haust den jedes Mal so stark, wie du noch nie einen Gegner gehauen hast. Und der steht wieder auf. Das hat ihn so ein bisschen frustriert. Und hat dann irgendwann, denke ich mal, so den richtigen Weg gewählt. Als er dann mit ihm am Boden war, mit Brad Pickett, hat er versucht, ich glaube, zuerst einen Armbar anzusetzen. Da konnte sich Brad Pickett noch draus befreien. Aber dann gab es den Triangle Choke und das Ding war geritzt. Fight of the Night. Kann ich da gab es ja auch so den unterschreiben. Ja? Submission of the Night, ne? Gab's auch aber dafür, auch bei Chael Sonnen. Ich überlege gerade, ob es... Es gab auch 2 Knockouts of the Night. Genau. Travis Brown und Matt... Brown. Die beiden Browns haben auch noch beide Knockout of the Night gekriegt, richtig. Also das war schon eine geile Performance von Michael McDonald und wie gesagt, für mich macht es Sinn, den jetzt gegen Faber zu stellen und dann mal gucken, was da dabei rauskommt. Dann das ist großartig. Das könnte gut werden, ja, da denke ich auch. Dann mein heimlicher Main Event, Conor McGregor gegen Max Holloway. Also da habe ich mich richtig drauf gefreut und das Geile war, dass die UFC wirklich das ganze Programm durchgezogen haben. Conor McGregor hat einen Championship-Einzug bekommen. Das Licht ging aus. Man hat den über die ganze Strecke bis zum Octagon begleitet mit der Kamera, was eigentlich nur bei Champions gemacht wird. Die Halle stand Kopf. Das Entrance-Team. Warum machen sie das bei ihm? Nur weil Dana ein Fan von ihm ist? Nö, der Hype kam nicht durch Dana, sondern der bestand schon davor. Also Conor McGregor, von dem es ist der einzigste Kämpfer, von dem ich gehört habe, der nicht in der UFC war vor einem Jahr oder so. Also dieser Hype um Conor McGregor besteht schon seit langer Zeit. Das ist einfach ein Typ, der sich gut verkaufen kann, der immer relativ spektakuläre Kämpfe zeigt und großartige Pressekonferenzen. Ja, da habe ich natürlich jetzt noch nicht so viele von ihm gesehen. Das waren natürlich nur die ich jetzt bei der UFC mitbekommen habe. Aber die waren gut. Ja. Definitiv. Und der Kampf begann auch so, wie man sich das gedacht hat. Conor McGregor total dominierend, großartige erste Runde, zweite Runde hat man dann gemerkt, dass er, ich dachte, er ist ein bisschen müde geworden, aber später hat sich herausgestellt, dass er sich am Knie verletzt hat. Ist bis jetzt auch noch nicht klar, was da genau das Problem ist. Mhm. Fakt ist, er hat sich am Knie verletzt. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass er nicht zu lange ausfällt. Er selber würde gern am 28. Dezember bei UFC 168, ist es der 28. Dezember? Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Und ich gucke einfach nachher, weil sonst bin ich so sehr abgelenkt. Ist egal. Also auf jeden Fall bei der White Man Silver 2 Card, wo auch Rousey gegen Tate stattfindet, da möchte er wieder kämpfen. Er möchte in Las Vegas kämpfen und ihm ist egal gegen wen. Tja, auch Max Holloway so ein paar Probleme gehabt in diesem Kampf. Also er war natürlich klar unterlegen und hat dann auch noch durchgekämpft mit einem gebrochenen Bein. Also auch da zwei Leute, die ihre Probleme hatten. Und ich überlege gerade, irgendeiner hat sich auch noch die Hand gebrochen. Ich glaube, es war Michael Johnson. Oder war es jemand anders? Nein, Quatsch, es war OSP. Der hat sich die Hand gebrochen. So war's. OSP hat sich die bei den Facebook-Prelims. So war's, genau. Aber Conor McGregor gegen Max Holloway, als er fit war, Conor McGregor, großartig. Und ja, glaube auch, eine Runde wurde auch 10-8 für ihn gegeben. Nee, ein Referee hat für ihn auch 10-8 gewertet. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend von ihm. Und ich freue mich auf mehr. Steven Seiler gegen Mike Brown, das also das war so ein Kampf, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der ging ja dann auch Gott sei Dank schnell vorbei. Nur 50 Sekunden, da gab es einen großartigen Knockout von Steven Seiler. Der erste Knockout für Steven Seiler seit 2007. Das ist ein Typ, der sich immer so ein bisschen beschwert, dass Dana White ihn nicht so richtig auf dem Zettel hat und nicht so ganz würdigt, was er so zeigt. Obwohl er wirklich eine sehr okaye Fight-Stats hat. Ich glaube, der hat über 20 Siege, aber ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele Niederlagen. Ich glaube, einstellig. Ich weiß es nicht. Chris, vielleicht kannst du nebenbei mal gucken, was Steven Seiler wie viele Niederlagen der hat. Ich glaube, es sind unter 10. Es sind, glaube ich, so 8 oder 6. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und ja. 23 Siege, 10 Niederlagen. Okay. Ja, aber ist ja immer noch gut. Ja. Kann man schon so sagen. Ja. Er besiegt ja einen ehemaligen Champion. Das ist auch nochmal, denke ich mal, was so ein bisschen einen Boost geben könnte für Steven Seiler. Aber ja, 50-Sekunden-Kampf kann man nicht allzu viel drüber sagen. Dann Diego Brandão gegen Daniel Pineda. Das hast du dann auch wieder mitbekommen. Mhm. Hast du auch wieder gesehen. Ich fand das genauso großartig wie du. Ein bisschen scheiße dann die letzte Runde, dass da nichts mehr ging. Aber ja, die letzten Sekunden ging es dann wieder. Ja, da haben sie sich dann ausgeruht. Ja. Aber die, also wirklich, 4 Minuten der dritten Runde, da war nichts. Also, der Kampf insgesamt war toll. Und vor allen Dingen auch, was ich wieder sehr cool fand von Daniel Pineda, diese Fake-Aktion, also so tat, als ob er jetzt gerade einen Wirkungstreffer kassiert hätte und dann wollte er einen Uppercut landen. Und es gab auch wieder geile Kicks von beiden und so. Also, das war schon toll mit anzugucken. Und den Rest habe ich auch nicht gesehen. Die Facebook-Prelims habe ich nicht geschaut. Ich fand es toll, dass James Wick gewonnen hat gegen Ramzi Ninjam. Das fand ich deswegen gut, weil mir James Wick damals bei Ultimate Fighter sehr gut gefallen hat und man war auch relativ angetan von ihm, aber er hat sich dann verletzt und ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten und mit diesem Sieg hat er sich zurückgemeldet, Submission, glaube nach einer Minute oder so, also relativ schnell in der ersten Runde. Das war sehr beeindruckend, auch OSP gegen Cody Donovan, was man so gehört hat, sehr beeindruckende Leistung gewesen. Also das sah schon wirklich gut aus. Insgesamt die Card, wie wir ja jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, wirklich eine tolle Card. Kann man nicht anders sagen. Ja, und das war letzten Endes eine schöne Samstagnacht, muss man sagen, UFC Fight Night 26. Ich glaube, die hat nicht zu viel versprochen, oder? Die hat gehalten, was sie versprochen hat. Hat ja auch Dana dann im Vorfeld oder im Vorfeld, glaube ich, zur Pressekonferenz. Ja, finde ich auch. Also ich hatte Spaß. Ich hatte absolut Spaß, mir das Ding anzugucken. Und ich bin mal gespannt natürlich jetzt auf die nächsten Geschichten. Nächste Woche Mittwoch haben wir ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Gibt's ja dann Condit gegen Campman 2. Da haben wir noch als Co-Main-Event Cerrone gegen Dos Anjos. Den kenne ich gar nicht. Dos Anjos, muss ich mal anklicken. Ja, was ist denn das, wenn Carlos Condit? Donald Cerrone natürlich da, Rafael Dos Anjos. Number 10. Ja, Number 10. Da können wir uns mal überraschen lassen. Ja. Das finde ich dann aber auch immer schön, bei diesen Fight Nights sind natürlich ein paar Leute dabei, die ich gar nicht mehr so auf dem Zettel habe, weil ich die sonst vielleicht bei den Prelims gar nicht so aufmerksam verfolge. Kevin Gastelum ist mit dabei, darauf freue ich mich, gegen man merkt schon, die Leute kenne ich alle nicht, gegen Brian Melancon. Melancon, kann ich mir auch nicht erinnern, wann ich den schon mal gesehen habe. Das wird eine sehr interessante Geschichte für uns, Chris. Bitte? Das wird für uns eine sehr interessante Geschichte. Ja. Weil da viele dabei sind, die wir noch gar nicht kennen und dann erst kennenlernen. Kevin Gastelum, habe ich ja gerade eben schon gesagt, Ultimate Fighter Gewinner. Darauf freue ich mich. Kurt McGee ist mit dabei, den kenne ich wieder. Also gibt es jetzt nur noch UFC Fight Night, ja? Fox, FX, Fuel ist weg. Ja. Also Fox ist halt Fox Sports 1 und 2. Ja. Bobby McDaniel, den kenne ich auch noch von Ultimate Fighter. Kann mich also auch drauf freuen. Eric Perez ist natürlich bekannt. Ich gucke, wer sonst noch mit dabei ist, den ich kenne. Dylan Andrews, ebenfalls von Ultimate Fighter. Der wird auch mit dabei sein. Justin Edwards kennt man. Darren Elkins ist mit dabei, den kennt man. Und die Facebook Prelims. James Head ist bekannt. Zach Gummings, ebenfalls von Ultimate Fighter. Also auch bekannt. Roger Bowling. Der Typ, der einen unglaublichen Body hat, den mag ich, weil sein Body so geil aussieht. Und ich denke mir immer, wenn der delivern würde, das wäre so ein richtig schönes Poster-Child für die UFC. Aber davon ist er weit entfernt. Also, aber auch da können wir uns wieder drauf freuen. Definitiv. Jetzt wollte ich gucken, ob es noch irgendwas Nennenswertes gibt, bevor wir hier diesen Podcast beenden. Vielleicht, dass es endlich mal Endgame-Footage gab. Ach genau, da kannst du mal jetzt hier genau vom Leder ziehen, weil ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Ich habe natürlich nur die Riesen-News mitbekommen, die es letztes Jahr ja auch schon gab, dass die UFC nun dann wirklich 2014 nach Deutschland zurückkehren will. Das Ganze gab es letztes Jahr auch schon als Meldung, dass sie 2013 kommen. Ach echt? Ja, kam sie dann auch nicht. Aber Gary Cook hat heute in Köln versprochen, Gary Cook ist tätig für die UFC in Europa, hat er versprochen, 2014 ist Deutschland mit dabei. Nicht nur Deutschland, sondern auch, das kann man vielleicht auch noch kurz sagen, Türkei, Polen, Irland, Schweden und England. Und Irland steht ja mehr oder weniger auch schon fest, Frühjahr 2014, sehr wahrscheinlich mit Conor McGregor dann auf der Card. Oh. Da wird natürlich das Haus... Der Stepp der Bär, kann man das meinen. Der Stepp der Bär, absolut. Aber jetzt natürlich, der Stepp der Leprechaun. Ja, genau. Jetzt natürlich zum Steppenpferd von dir, nämlich... so ein bisschen, die Games, die UFC-Game, oder das UFC-Game, das jetzt demnächst kommen soll. Ja, EA hat sich ja jetzt die Rechte vom THQ-Ausverkauf sichern können und haben sich auch im Zuge dessen auch einige Entwickler, Jungs da geholt. Und heute gab es in Köln auf der Pressekonferenz von EA, die unter anderem mit Bruce Buffer stattfand, der ja auch schöne Bilder aus Köln getwittert hat, eines seiner Lieblingsländer, wie er sagte, Deutschland. Müssen wir mal beobachten, ob er nicht demnächst das auch in irgendeinem anderen Land dann schreibt. Meistens ist es dann so. Und dort gab es zum einen die Information, die eigentlich schon jeder wusste, dass es erst Spring 2014 kommt. Konnte man ja auch die ganze Zeit bei der UFC Fight Night auf dem Octagon-Boden schön lesen. Ein bisschen enttäuschend, dass es doch nicht zum Weihnachtsgeschäft kommt, sondern erst 2014. Und da konnte man jetzt endlich mal In-Game-Footage, Pre-Alpha-Footage sehen auf der Gamescom. Und zwar gab es dort einen Fight. Welcher Fight war es denn nochmal? Gustafsson gegen John Jones, ne? Ich hab's nicht gesehen. Ja, das sind doch die beiden aber Number-One-Contenders. Also der. Das ist das, was uns demnächst erwartet, ja, genau. Das uns demnächst erwartet, genau. John Jones gegen Gustafsson gab's da ein paar Szenen, und zwar war wirklich sehr beeindruckend, dass das Ground Game, das sah wirklich sehr organisch aus, alles wirklich sehr, sehr authentisch, und die Gesichtsanimation, das ist so unfassbar krass, das habe ich vorher noch in keinem Fight Night Spiel irgendwie gesehen oder so, da gab es ja auch immer speziell diese detaillierten Animationen im Gesicht speziell. Aber das war wirklich der Wahnsinn. Großartig. Das Haar ist animiert, wirklich endlich mal physikalisch korrekt. Und man konnte noch nicht viel rausnehmen aus der ganzen Geschichte, nur dass man endlich mal bewegte Bilder gesehen hat. Und die man gesehen hat, die waren wirklich beeindruckend. Es wurde gesagt, dass das Spiel endlich zugänglicher wird für die ganzen Casual-Leute oder die ganzen Leute, die einfach mal eine Konsole zu Hause stehen haben, sich vielleicht mal ein FIFA zocken und jetzt vielleicht auch mal Bock haben, ein UFC zu zocken. Also das ist nicht mehr ganz so schwer zu erlernen und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich es mir holen werde, Ricky. Ich konnte mich nie wirklich in die Undisputed-Dinger reinarbeiten, weil das immer wirklich sehr sperrig war und wirklich sehr zäh alles. Aber das, wenn das wirklich stimmt, dass es ein bisschen zugänglicher ist, dann bin ich da definitiv dabei. Es sah wirklich sehr gut aus, Ricky. Also grafisch wirklich die Bombe. Wenn spielerisch ähnlich gut wird, ist das 90% Rating, ganz klar. Vielleicht hast du es schon gesagt, aber war das jetzt auf Next-Gen gezeigt? Das war Next-Gen, ja, okay, auf der Xbox One. Bin natürlich mal gespannt, wie es denn auf den minderwertigen Konsolen aussehen wird. Ich glaube, das willst du da nicht mehr spielen, wenn du das siehst. Ja, ich habe mich jetzt auch dafür entschlossen, wenn ich mir jemals eine Konsole hole, dann eine der neuen. Ich bin jetzt übrigens umgesprungen. Ja, nur wegen dem FIFA-Spiel. Jo. Ja, also ich werde mir jetzt mit, also ich habe es nicht vor, mir eine Konsole zu holen. Dafür fehlt mir einfach die Zeit, muss ich leider so sagen. Zwei News habe ich vielleicht noch. Alle fragen sich, wie geht's weiter mit Lyoto Machida? Der möchte gegen Vitor Belfort in Brasilien kämpfen. Würde Sinn machen. Also würde ich mir schon mal gern angucken. Die Frage ist im Endeffekt damit dann beantwortet. Obwohl, eigentlich ist sie nicht beantwortet. Denn es steht natürlich im Raum, geht Lyoto Machida jetzt ins Middleweight runter oder geht Vitor Belfort hoch ins zu Light Heavyweight, also das wäre dann noch interessant zu sehen. Und Jair Sonnen weiterhin natürlich auf der Jagd nach Wanderlei Silva, muss man sagen. Und ich glaube... Kriegt er den jetzt bestimmt, oder? Ja, also die müssen es machen. Alle wollen diesen Kampf sehen, die kommen eigentlich gar nicht mehr drum rum, muss man definitiv sagen. Auch also, schön, dass Jair Sonnen gesagt hat, wann er die Promo cut, wenn er da sagt, ist Schicht. Und nicht, ja, die Promo war fantastisch. War super, wirklich. Ja, das war wirklich großes. Er ist sehr melancholisch, als er da über die Krebsgeschichte in seiner Familie geredet hat, ne? Aber dann, ja, 5 Sekunden kurz geschüttelt, dann gab's eine Mega-Promo. Es ist halt ein Wrestling-Fan und das merkt man dann auch. Also, das ist wirklich großartig. Jay Sonnen kann dann einfach delivern und die Leute lieben ihn dafür, genauso wie ich es tue. Und du ist er wirklich großer Wrestling-Fan? Er ist großer Wrestling-Fan, absolut. Absolut, der hat auch schon mal gesagt, dass er sich vorstellen könnte, oder sich, also früher hat er sich vorstellen können, auch ins Wrestling-Business einzusteigen. Hat er mal im Podcast bei Steve Austin erzählt. Jetzt ist es aber keine Option mehr. Man weiß nie, aber wäre ja schön blöd, wenn er seinen Posten da bei Fox Sports vor für so eine Scheiße da aufgesetzt. Muss er doch nicht. One Night Shit bei Mania oder sowas. Ja, sowas kann natürlich immer mal sein, dass da irgendwie so eine Cross-Promotion oder so Geschichte da. Aber das will ja Dana nicht, ne? Weil kommt da drauf an. Eine Seite von profitiert, sind wir mal ehrlich. Was? Da profitiert nur eine Seite von, wenn UFC und WWE in irgendeiner Art und Weise mal ja. einen Event zusammen machen sollten und sei es nur ein Fight bei WrestleMania. Ja, mittlerweile ist es so, aber damals hat die UFC halt davon profitiert, dass die WWE auf demselben Kanal gelaufen ist. Also ich glaube, Ultimate Fighter wäre nie so groß geworden, wenn es mit der WWE damals nicht so ein bisschen einhergegangen wäre. Mhm. Also von daher, ja, ich meine, wenn Jay Sonnen das machen will, dann wird Jay Sonnen das machen. Aber an seiner Stelle würde ich das nicht machen. Warum soll er zur WWE gehen? Also er hat da nichts davon. Wie gesagt, er muss da ja nicht hingehen, der braucht ja nur einen One-Night. Ja, aber auch dafür, was hat er davon? Wenn du siehst ja die meisten... Vielleicht erstes Mal ein paar Scheine? Ach, komm. Und ich denke mal, wenn das vielleicht auch so eine Art Traum von ihm ist, denke mal, der wird das definitiv... Dann hätte er schon gemacht, glaube ich. Ich glaube, dann hätte er schon gemacht. Dann wird er nicht jünger. Er ist 34 jetzt, ne? 34? Ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich 36 getippt. Ich meine, der ist 34. Dann wird er 34 sein. Aber natürlich nochmal nach. Nee, er ist 36, Chris. So. Ha. Aber die haben doch bei dem Event 34 gesagt. Du hast vorhin schon verwechselt, welcher Kampf knapp war. Ach so. Du darfst dich zu diesem Event nicht mehr äußern. Okay. Nein, also für mich, ich glaube nicht, dass wir Jay Sonnen in einem WWE-Ring sehen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich wünsche es ihm auch nicht. Weißt du, nee, es bringt halt nichts. Das ist nicht, weil die WWE irgendwie was falsch macht oder so. Es bringt ihm halt nichts. Weißt du, er hat doch die größte Bühne, die er sich aktuell vorstellen kann. Wenn er mal irgendwann auf dem absteigenden Ast ist, vielleicht dann. Aber ich würde es nicht machen, wenn ich er bin. Wenn ich schön bei Fox ein bisschen rumquatschen. Das macht er schon gut, ne? Das kann er. Quatschen kann er. Wir können es nicht mehr, deswegen hören wir jetzt für heute auf, würde ich sagen. Ich habe schon wieder Sprechkäse. Schön. Und werde jetzt mal gucken, ob ich jetzt noch irgendwo ein Kaltgetränk herbekomme. Und dann. In welcher Richtung geht das dann? Antialkoholisch, selbstverständlich. Ja. So, dann werde ich als allernächstes mir noch eine Folge Californication reinziehen. Ja. Die für mich jetzt aktuell zweitbeste Serie. Und das ist Written in Stone. Für mich ist das die zweitbeste Serie, die ich je gesehen habe. Löst aktuell leider Breaking Bad ab. Aber das übrigens läuft gerade, ne? Wahnsinn. Ja, du guckst ja bestimmt dann nachher gleich. Aber ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen groggy. Ich glaube, ich werde mich jetzt in meinen Gemach begeben und werde noch die ein oder andere Folge Awkward gucken. Ricky, ich bin wieder im Teenie-Fieber. Ich fühle mich wie 14, 15, 16. Ricky, guck mal eine Folge Awkward und du wirst dich einfach besser fühlen. Ja, und wir werden uns dann, denke ich mal, wieder hören. Also wir müssen uns im Endeffekt nächste Woche Dienstag ja wieder treffen, Chris. Kriegen wir hin. Ich fahre dann erstmal für eine Woche nach Berlinchen. Ja. Da ist natürlich für mich dann auch das Problem, dass sehr wahrscheinlich die Fight Night-Ausgabe am 28. August und UFC 164 auf mich erstmal warten müssen. Weil da, wo ich bin, ist absolutes Niemandsland. Ich werde bei meiner Oma nächtigen und die hat noch nicht mal Internet. Und ich glaube nicht, dass ich meine Telekom Gigabytes für zwei UFC-Events, ich glaube, die reichen noch nicht mal aus für zwei UFC-Events. Nee, glaube ich auch nicht. Von daher werde ich es dann irgendwie verschieben müssen. Ich hoffe, dass ich's komplett nachgeholt bekomme, denn nur 5 Tage nach UFC 164 wieder ist ja dann schon wieder UFC Fight Night Teixeira gegen Bader. Also es ist einiges angesagt jetzt in nächster Zeit. Übrigens bei diesem Event, da musst du noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Ich bin noch gar nicht gehookt. Also bei welchem jetzt? Teixeira Bader. Ja, das ist halt wieder Brasilien. Das ist natürlich immer schwierig, weil die meisten Kämpfer, die da antreten, uns erstmal nichts sagen werden. Findest du nicht, dass der Bader ein bisschen aussieht wie Ryan Reynolds? Ja, ist so. Aber der hat den geilsten Nickname. Darth Bader. Darth Bader, ja. Ja, das ist großartig. Gut, Chris. Ricky. Ich würde sagen, das war's. Das machen Sie. Komm, mach aus hier. Komm. Ich mach aus. Und tschüssi. Tschüssi.